Kundgabe 5804. Empfangen durch Bertha Dodder am 13.11.1953. Zuflucht zum Vater. Wer zu mir seine Zuflucht nimmt, der geht keinen falschen Weg. Denn ich werde ihm stets helfen, selbst wenn ihm die Hilfe nicht so erkenntlich ist, wie er es wünschet. Wer zu mir seine Zuflucht nimmt, der geht an die rechte Stelle, weil ich allein helfen kann und helfen will, wo menschliche Hilfe unmöglich erscheint. Wer zu mir seine Zuflucht nimmt, der fühlet sich als mein Kind. Und er kann auch voll vertrauend das Verständnis des Vaters erwarten. Er wird nicht vergeblich zu mir rufen. Irdische Nöte und Sorgen sollen den Menschen zu mir hintreiben, so er nicht von selbst oft Zwiesprache mit mir hält. Dann muss ich ihm Sorgen und Leiden schicken, auf dass er meiner gedenket und sich dorthin wendet, von wo ihm Hilfe kommt. Doch selig, die von selbst die Verbindung suchen mit ihrem Vater. Selig, die mich oft suchen in Gedanken und die meine Ansprache erwarten, die ihren Gedanken die Richtung geben nach oben. Selig, die nicht erst irdische Nöte und Sorgen brauchen, um zu mir zu kommen. Selig, die ohne mich nicht sein können, die stets und ständig wie Kinder zu ihrem Vater sprechen, die also sich schon erkennen als mein Anteil und mich zu erreichen suchen. Ihnen kann ich mich nahen und mich ihnen offenbaren. Ihnen kann ich mich verschenken, das heißt ungemessen Gnaden austeilen, weil sie immer bereit sind, diese zu nützen und mir dadurch näher zu kommen. Wie oft aber finden die Menschen auch in Nöten und Sorgen nicht den Weg zu mir, weil sie keinen Glauben haben an den einen, der helfen kann und helfen will. Ohnmächtig und kraftlos sind sie und ihre Trübsal nimmt kein Ende, wenn sie noch zu gewinnen sind für mich. Oder aber sie beziehen die Kraft von unten, von meinem Gegner, dem sie sich williger zuneigen als mir, weil sie sich der Welt mit ihren Gütern verschreiben und somit auch dem, der Herr dieser materiellen Welt ist. Und dann sind sie verloren für ewige Zeiten. Dann wird die Entfernung von ihnen zu mir stets größer und jegliche Gnadengaben weisen sie zurück, durch die ich helfen möchte, dass sie zur Erkenntnis kommen. Wo ihr Menschen daher Not und Leid sehet, dort ist meine Fürsorge erkennbar. Dort ringe ich noch um jede Seele. Dort ist mein Gegner noch nicht zur Herrschaft gelangt und darum auch immer noch Hoffnung, dass die Not sie zu mir finden lässet. Und es soll jeder in Not befindliche Mensch hingewiesen werden auf diesen einen und ihn bitten. Er soll vertrauensvoll zu mir seine Zuflucht nehmen und ich werde mich offenbaren und ihm zeigen, dass ich ein Herr bin, auch über Leben und Tod. In großer Not befindliche Menschen nehmen mitunter auch eine Lehre an und sie ergreifen den Rettungsanker. Sie wenden sich nun zu dem, der ihnen als Retter und Helfer angeraten wird. Und ich werde ihnen wahrlich helfen, um den überaus schwachen Glauben nun zu stärken. Ich werde hervortreten, wo ich mich sonst verborgen halte, weil ich nicht gerufen werde. Ich werde wahrlich keines meiner Geschöpfe in Not lassen, das bittend zu mir kommt. Amen.